Hören und verstehen. Hör gut zu und ergänze H, wo du eins hörst. Hans, heißen, haben, andere, hässlich, erzählen, hier, ihr, Handbuch, etwas. Diese Wörter sind falsch geschrieben. Hör gut zu und korrigiere sie. Warten. Plastikbeutel. Labor. Beweise. Zimmer. Balkon. Gefährlich. Beerdigung. Fahrrad. Angst.